Auch wenn es der Tobias Thomas hier ganz wunderbar macht. Ich glaube, die liebe Anja, die seit 8 Uhr und eigentlich noch viel, viel länger, aber seit 8 Uhr für uns alle hörbar, auf den Beinen bei der Mayday ist, ich kann nicht mehr, oder Anja? Du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht, ja. Wir machen, lass uns doch mal ein kleines Schlussresümee ziehen. Weil genau, was tut alles weh? Eigentlich alles. Rücken vornehmlich und natürlich die Wahnsinnsblasen an den Füßen, weil ich hatte natürlich heute meine 20 cm High Heels an, um auch die 15 Kilometer hier ungefähr fünfmal zu durchlaufen von der Halle. Und da könnt ihr euch natürlich denken, wie meine Füße aussehen. Ja, das ist betriebsgerechte Kleidung. Natürlich. Wie sieht's denn, was hat dich denn musikalisch heute so umgehauen oder als Ereignis umgehauen? Was war das Schönste? Ich muss sagen, als Ereignis umgehauen hat mich die Mayday als solches, weil ich habe ja nun schon einige miterlebt und diese war extrem entspannt, extrem locker, extrem freundlich von den Leuten und ein extrem gutes Musikprogramm und ich hatte so das Gefühl, dass alle extrem viel Spaß hatten, was sonst eher so ein bisschen so Pflichtprogramm war und es war heute eigentlich gar nicht so. Und umgehauen musikalisch, naja gut, man hat ja ganz viele DJs oder Live-Acts schon gesehen, aber alle waren natürlich ein bisschen anders auf der Mayday. Umgehauen haben mich natürlich die Martini Press überrascht. Und auch fasziniert haben mich wieder mal DJ Kotze. Und Ellen war wunderbar, weil Ellen wird gerade derzeit geliebt von allen, egal wo man hingeht. Und das war eigentlich auch sehr schön, das gönne ich ihr auch. Und ja, die mehr ist halt, eigentlich. Glaube ich, dieser Tage auch mit einer neuen Schallplatte zugange, mit einem Album. Berlinette heißt das Album, erscheint natürlich auf Beat Bitch Control und sollte euch allen nochmal ans Herz gelegt werden. Wie war denn Justus Könke? Weil das habe ich verpasst, konnte ich nicht hören, haben wir aber, glaube ich, übertragen, oder? Justus Könke haben wir auch eine halbe Stunde übertragen. Justus Könke war sehr entspannt, sehr poppig, so wie man ihn kennt. Ein bisschen ungewohnt für die Mädels, weil ich dachte auch, man muss das auch mal so ein bisschen reflektieren, weil er hat ein großartiges Album gemacht letztes Jahr und es kam auch sehr gut an. Also der Kompaktfloor, der eigentlich so ein bisschen chillig angelegt war, wo Justus Könke gespielt hat, der Superpitcher Tobias Thomas, Michael Mayer und auch The Modernist, war extrem voll und extrem auch tanzbar. Die ganzen Leute haben getanzt und haben auch die Kompaktleute gefeiert. Ja, ich finde auch so, insgesamt kommt da eine sehr, sehr angenehme, sehr entspannte und sehr zeitgemäße Atmosphäre raus aus dem Raum. Wie viel sind da drin ungefähr? Jetzt um die Uhrzeit noch? Also auch schätzungsweise 1000 Leute noch. Also man kann es sehr schlecht schätzen. Man verliert halt auch so ein bisschen den Überblick der Dimensionen, weil man sieht nachher nur noch Menschen und dann weiß man gar nicht mehr, wie viel sind eigentlich tatsächlich da. Und was ich halt sehr schön fand am Kompaktfloor, das ist auch mal wieder so ein bisschen gezeigt hat, Berlin ist nicht alles, woher die Musik derzeit kommt. Weißt du, auch Köln ist okay. Und wenn meine Informationen stimmen für alle Mayday-Freunde, ja sogar St. Petersburg und irgendwo, ich weiß gar nicht, wo genau in Polen sind die nächsten beiden Maydays? Ich weiß es gar nicht, aber ich weiß, glaube ich, nächste Woche ist es schon wieder soweit. Und so wie ich auch mit den Veranstaltern gesprochen habe, geht es in Polen richtig ab. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Katowice waren sie, aber ich weiß nicht, wo sie nächste Woche sind. Sorry. Aber ihr erfahrt es bei Fritz, wenn es soweit ist. Das reicht dann noch, um mit dem Fahrrad schnell hin rüber zu fahren. Ist ja nicht so weit. Ist gar nicht weit. Okay, mein Lieber. Anja, ich sag tschüss. Ja, wir sagen dir tschüss. Wir danken dir für den Großeinsatz. Am Kampftag ist es ja, also so gesehen, war das auch nicht so schlimm. Und wir lassen uns hier am Ende noch ein bisschen rausdödeln, ganz angenehm, mit Tobias Thomas. Der ich bin für mir uns, nicht ganz ich, sicher. Ich war gerade im Artist-Raum unten. Das erste Mal habe ich festgestellt, da gibt es tatsächlich so einen Raum für die Künstler. Und da kam mir Tobias Thomas entgegen. Ich war jetzt nicht im Kompaktfloor, weil ich schon so viel gelaufen bin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er wirklich auflegt oder ob es doch der Superpitcher ist. Aber egal, es ist ein Sound aus einem Haus, ist kompakt und die bringen uns ganz gut nach Hause. Und ich glaube, der Michael Mayer ist gar sogar bei der Schlussrunde auch noch dabei. Es kann natürlich auch sein, dass sie sich immer die Regler gegenseitig in die Hand geben, jetzt so, wenn es dem Ende entgegengeht. Verständlich. Kann natürlich auch sein, wer weiß. Okay, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht seit 20 Uhr. Wir hören uns vielleicht dann nächstes Jahr wieder auf der Mayday. Mal sehen. Wir hören uns doch morgen schon wieder bei Fritz bestimmt. Nee, Samstag. Anja, schönen Morgen noch. Komm gut rein dann und schlaf später schön. Werde ich tun, ganz euch bestimmt. An den Radios viel Spaß noch hier mit der Schlussrunde aus dem Kompaktraum und dann ab 6 Uhr mit den Radiofritzen. Mein Name ist Martin Petersdorf. Tschüss. Tschüss. Get up. strip off your clothes and take off your socks. The party's jumping, I see something fine. Boy, I wanna kiss you, but I'm just too shy. Let me dance with you, let me wear you out. Here's a glass of orange juice, let's go exit out. The music's banging way down in my soul. When you dance behind me, I lose all control. Make me grind my hips, make me move my waist. So when the music comes on, take my breath away. This is for my people, my party people. This is for my people, the people. Come on, get on down. Come on, get on down, down. This is for my people, my party people. Fuckin' up my plans all night, duckin' them while I'm tryna dance. Funk in his breath, sting freaky with his hands. Cocky with his mouth, he's like he got a fan. Can't stand when a bitch all on my side. I don't even know him, she all up in my life. Giving me the side eye like she wanna fight. Philly known for boxing, bitch, better get it right. Can't stand when the DJ fuckin' up the song. Know I'm tryna shake my ass all night long. Cutting up the same shit all night long. High before I got there, now my shit is blown. Can't stand when it ain't jumpin' like I want. To try to stop my fun, take away my blunt. I don't give a fuck, he ain't gon' take away my fun. See him when the shit is over, make a nigga run. This is for my people, my party people. This is for my people, my motherfucking people. Come on, come on, get down, get on down. Come on, come on, get down, get on down. This is for my people, support my party people. This is for my people, ecstasy. Come on, get down, get on down. Bye. Bye.